Hasser, der intelligente Klassenclown. Ich hab mir meine Persönlichkeit beim Moneyboy abgeschaut. Seitdem kehren mir alte Freunde den Rücken zu. Doch scheiß drauf, bei Facebook hab ich ja noch genug. Und ganz ehrlich, das ist sowas wie die Hauptsache. Ich neige dazu, dass manche Wörter auslasse. Einige sehen darin ein Anzeichen der Dummheit. Doch ich behaupte jetzt mal, dass das Kunst sei. Edgar Wasser rappt und Leute sind entsetzt. Oh, das war ja die Goebbels-Rede, das hier ist mein Text. Yeah. Mann, aber wen kümmert, ist gleichermaßen behindert. Beides eher unsympathisch wie Streifenwagenbesitzer. Doch das Leben ist kein Ponyhof, da muss man durch, auch wenn es mal eng wird. Ungefähr wie bei Biggies Geburt. Kein Grund, sich Sorgen zu machen, das wird schon. Wir verschwenden keinen Gedanken daran, denn ihr wollt Edgar, der Rapper, der den Schwachsinn verbreitet. Und Lux, der so etwas wie 20 mal frei ist. Zusammen auf dem Track sagen Leute, das ist fett. Bei euch drehen sie sich weg und sagen, krass ist das Scheiße. Lux, der so etwas wie 20 mal frei ist. Und Edgar, der Rapper, der den Schwachsinn verbreitet. Zusammen auf dem Beat sagen Leute, das ist die. Bei euch müssen sie fliehen und sagen, krass ist das Scheiße. Ah. Lux, der Vierzger, Schwabinger Ikone. Ich lebe nicht im Ghetto, aber lade die Pistole. Das passt nicht mal in die Strophe, ist mir so Jacke wie Hose. Denn wir wollen hoch ins Game, aber die Kacke schwimmt schon hoch. Ich trink Text so wie Wasser, Leute nennen mich unfassbar. Mit Edgar dreh ich krumme Dinger, wie ein schlechter Raster. Rap ist für mein Leben, Tippex kann kein Sixtap, hab kein Sixpack. Aber sicher mehr Nüsse als die Söldje und die Nicknack. Ich wart auf Beats, meistens länger, dann gibt's Banger vor Banger. Ich bin Kenner, ihr Penner, ihr Schwänger, Tanner, Montana. Ihr seid nur Wack, Ass-Toys, so wie die Backstreet Boys. Rappe wie neu, wenn ich jetzt euch mit einem Text destroy. Ey yo, das frische Zeug los, Edgar und Lux geben euch den Startschuss. Mit schlechten Rap ist jetzt Schluss. Boah, plagen mich die Sorgen, aber ich glaube, das wird schon. Wir verschwenden keine Gedanken daran, denn ihr wollt Lux, der so etwas wie 20 mal 2 ist. Und Edgar, der Rapper, der den Schwachsinn verbreitet. Zusammen auf dem Beat sagen Leute, das ist lieb. Bei euch müssen sie fliehen und sagen, krass ist das Scheiße. Edgar, der Rapper, der den Schwachsinn verbreitet. Und Lux, der so etwas wie 20 mal 2 ist. Zusammen auf dem Track sagen Leute, das ist fett. Bei euch drehen sie sich weg und sagen, krass ist das Scheiße. Weil ich von politisch korrekter Emanzipation besessen bin, bin ich kein Rapper, sondern nur eine männliche Rapperin. Du Idiot, das war nicht sarkastisch gemeint. Ich hab Flair überfallen, um ihn seinen Schwanz abzuschneiden. Ich bin so broke, komme davon nicht mehr weg, was ist denn los? Ey, da hilft jetzt nur noch Rap, ich bin so dope. Die meisten haben's nicht gecheckt, jetzt sind sie tot. Die Szene reagiert perplex. Beste Rapper weltweit ohne Trend-Tattoo. Edgar Moore, fuck im Wasser, dreh den Swag wieder zu. Keine starken Muckis, keine große Narbe. Ich beweise meine Härte durch Befürwortung der Todesstrafe. Nenn mich Mr. Luxus-Light, wenn nix von deiner Spucke bleibt. Spuck ich Rhymes, bis dein Buckel gleich nur noch aussieht wie ein Puzzleteil. Ich untertreib auch mal, übertreib pauschal. Aber niemand bittet Line zu sauber auf dem Beat, außer Lux, der so etwas wie 20 mal 2 ist. Und Edgar, der Rapper, der den Schwachsinn verbreitet. Zusammen auf dem Beat sagen Leute, das ist lieb. Bei euch müssen sie fliehen und sagen, krass ist das Scheiße. Edgar, der Rapper, der den Schwachsinn verbreitet. Und Lux, der so etwas wie 20 mal 2 ist. Zusammen auf dem Track sagen Leute, das ist fett. Bei euch drehen sie sich weg und sagen, krass ist das Scheiße.